Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen, einschließlich Mord, für 12 Stunden erlaubt. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Endstress.